Hello, hello, hello, friends. We are back again. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Wir sind wieder da. I've just come back from Europe today. Ich bin heute aus Europa zurückgekommen. It always surprises me. Und es überrascht mich immer wieder. How famous Daniel is in Europe. Wie berühmt Daniel in Europa ist. Wherever I go, they talk about him. Wo immer ich hinkomme, reden sie über ihn. Where is Daniel? Wo ist Daniel? People almost think it's a sin for me to travel without him. Die Leute denken fast, es sei eine Sünde, wenn ich ohne ihn reise. You know, and then actually some people are so thankful. Einige Leute sind so dankbar. Because they understand that if I would teach everything in Portuguese. Weil sie verstehen, wenn ich alles auf Portugiesisch lehren würde. Then my people couldn't take these videos and translate them into German. Könnten meine Leute die Videos nicht ins Deutsche übersetzen. So this is why we keep being together. Das ist der Grund, warum wir weiterhin zusammenbleiben. Not because I couldn't do this in Portuguese. Nicht, weil ich das nicht auf Portugiesisch lehren könnte. Because it's in English now, it can be translated into many languages. Sondern weil es aus dem Englischen in viele Sprachen übersetzt werden kann. And I almost feel a little lost without Daniel. Und ich fühle mich ohne Daniel etwas verloren. A little bit. Ein kleines bisschen. I'm okay. Es geht mir gut. At least that's what I keep telling myself. Zumindest sage ich mir das immer wieder. But it's good to be back here in the studio talking to you about important things. Es ist gut, hier im Studio zu sein und mit euch über wichtige Dinge zu sprechen. You know, we are already trying to figure out. Wir machen uns schon Gedanken darüber. That Daniel is getting married and we will be apart for 2 months. How is that going to be? Dass Daniel heiratet und wir für 2 Monate getrennt sein werden, wie das wohl sein wird. You think we'll survive? Meinst du, wir überleben das, Daniel? Temos esposas agora. Agora, eu já tenho muitos você anos. Você tem 36. He said, we're going to survive it because now we have wives. I said, I've had a wife already for decades. All right, so let's go. Okay, lass uns loslegen. Today we're going to talk about being part of the last great harvest. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir Teil der letzten Ernte sein können. You know, we opened the school of the prophetic and supernatural. Wir haben die Schule des prophetischen und übernatürlichen eröffnet. The whole purpose of it is to train and to release people for this last great harvest. Das Ziel ist es, Menschen für die letzte große Ernte auszubilden und freizusetzen. Now, I in my own heart I have an assurance about this harvest. In meinem eigenen Herzen habe ich Gewissheit über diese Ernte. Because about 3 decades ago. Denn etwa vor 3 Jahrzehnten. Was up on a mountain in Austria. War ich auf einem Berg in Österreich. And I was fasting and praying. Ich fastete und betete and had an open vision. Und hatte eine offene Vision. Eine offene Vision ist etwas, das man wie einen Film mit offenen Augen sieht. I saw something that I did not understand at that time. Ich sah etwas, das ich damals noch nicht verstand. Then God explained to me. Dann erklärte mir Gott, this is the last and the final great harvest before the return of Jesus. Dass dies die letzte und große Ernte vor der Wiederkunft Jesu ist. I believe that we have entered into this season. Ich glaube, dass wir in diese Zeit eingetreten sind. I know that nobody knows the day and the time of his return. I know that. The Bible says so. Ja, ich weiß, dass niemand den Tag und die Zeit seiner Wiederkunft kennt. Ich weiß das. Das sagt die Bibel. But I still believe that we can know the season of his return. Aber ich glaube trotzdem, dass wir die Zeit seiner Wiederkunft erkennen können. Because Jesus told us very clearly and Paul told us, the Bible teaches about certain signs. Denn Jesus sagte dies ganz klar, Paulus sagte es ganz klar und die Bibel spricht über bestimmte Zeichen. And we can see that these signs have basically been fulfilled. Wir sehen, dass diese Zeichen sich im Grunde genommen schon erfüllt haben. It's very interesting, Jesus says, before the end is coming. Es ist jedoch sehr interessant, dass Jesus sagt, bevor das Ende kommt, something else has to happen. Muss noch etwas anderes geschehen. The gospel of the kingdom has to be preached to all nations. Das Evangelium vom Reich Gottes muss allen Nationen gepredigt werden. The word to all nations doesn't mean nations. Es ist interessant, das Wort Nationen bedeutet nicht Nationen. Because when we think about nations, we think about Austria, we think about Brazil, maybe Germany or whatever. Denn wenn wir an Nationen denken, denken wir an Österreich, an Brasilien, vielleicht an Deutschland und was auch immer. Whatever country you think about. An welches Land du auch immer denkst. But actually it doesn't mean to nations in the sense of countries, but to a smaller group of people. We could say like tribe. Aber eigentlich bedeutet es nicht Nationen im Sinne von Ländern, sondern eine kleinere Gruppe von Menschen. Wir könnten auch Stämme sagen. And you know, Daniel, weißt du, Daniel, Jesus didn't say the gospel has to be preached. Jesus sagte nicht, dass das Evangelium gepredigt werden muss. The gospel of the kingdom. Das Evangelium vom Königreich. The gospel has been preached in many nations, but the gospel of the kingdom has not been preached in the same nations many times. Das Evangelium ist vielen Völkern gepredigt worden, aber das Evangelium vom Königreich ist denselben Völkern nicht immer gepredigt worden. There's a huge difference. Da ist ein großer Unterschied. The gospel of the kingdom is where the King Jesus becomes the king. Das Evangelium vom Königreich ist ein Ort, an dem König Jesus der König ist. It is demonstrated by his rule and by his power. Es wird durch seine Herrschaft und durch seine Kraft demonstriert. Paul preached the gospel of the kingdom. Paulus predigte das Evangelium vom Königreich. He made it very clear. Er machte es sehr deutlich. He said, when I came to, he said that to the Corinthians. Er schreibt zu den Korinthern. In the second chapter he says, when I came to you, I did not come with words of human wisdom. Im zweiten Kapitel sagte, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit Worten menschlicher Weisheit, but with the power and the demonstration of the Holy Spirit. Sondern mit der Kraft und Demonstration des Heiligen Geistes. Your faith will not rest on human wisdom, but on the power of God. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit gründe, sondern auf die Kraft Gottes. I recently asked a question to a group of people. Vor kurzem fragte ich eine Gruppe von Leuten, when you guys had the gospel preached to you, did you have it preached with a manifestation of the supernatural or only with words? Als euch das Evangelium gepredigt wurde, wurde es mit Manifestation des Übernatürlichen gepredigt oder nur mit Worten? Do you know, I was shocked that the majority of those people said only with words. Ich war schockiert, dass die Mehrheit antwortete nur mit Worten. Now you see, that's not the gospel of the kingdom. Das ist nicht das Evangelium vom Königreich. Because the Bible says that the kingdom of God is not in words, it's in power. Die Bibel sagt, dass das Reich Gottes nicht mit Worten einhergeht, sondern mit Kraft. So Jesus said that before the end comes, there will be a manifestation of the power of the kingdom together with the preaching of the gospel. Jesus sagte, dass es vor dem Ende eine Manifestation der Kraft des Reiches Gottes geben wird, zusammen mit der Verkündigung des Evangeliums. Think. Überleg mal. Wasn't it when Jesus sent out his disciples? Sagte nicht Jesus, als er seine Jünger aussandte? That you will go into all the world and preach the gospel. Geht in alle Welt und verkündet das Evangelium. But look what he said to them in Mark 16. Schau, was er in Markus 16 zu ihnen sagte. Signs shall follow those who believe, and then he mentioned supernatural manifestation. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, und dann erwähnt er übernatürliche Manifestationen. You know, today I came back from Europe. Heute kam ich von Europa zurück. It was a very, very intense and a very quick trip. Es war eine sehr intensive und schnelle Reise. So I arrived in Sao Paulo naturally very tired. Natürlich kam ich müde in Sao Paulo an. Because, anyhow, don't ever do what I'm doing. Mach niemals das, was ich mache. I arrived tired in Sao Paulo. Ich kam müde in Sao Paulo an. So I called the Uber. Ich rief Uber, ein Taxi, an. The first Uber came, he said to me, I'm not taking you. Der erste Fahrer sagte zu mir, ich nehme dich nicht mit. Because your big suitcase doesn't fit into my car, he had a very small car. Dein Koffer passt nicht in mein Auto. Sein Auto war sehr klein. I asked him to put the suitcase on the back seat and I sit in the front, but he said, no, I'm not going to do that. Ich bat ihn, den Koffer auf den Rücksitz zu legen. Ich hätte mich vorne hingesetzt. Er sagte, nein, das mache ich nicht. I said, all right. Ich sagte, okay. I canceled. Ich stornierte. Called the next Uber. Und bestellte das nächste Uber-Auto. Next Uber came. Der Fahrer kam. And I got into the car. Ich stieg ins Auto. And I told him. Und erzählte ihm. Because in Brazil, the majority of Uber's actually smaller cars. In Brasilien sind die meisten Taxi-Uber-Fahrzeuge kleinere Autos. And I said to the guy, thank you for putting my suitcase on your back seat. Ich sagte zu ihm, danke, dass du meinen Koffer auf den Rücksitz gelegt hast. I sit in the front with you. Ich setze mich zu dir nach vorne. I said, the other Uber canceled. Ich erzählte, dass der andere Fahrer es abgelehnt hatte. He said, oh, lucky for me, huh? I got a ride. Er sagte, oh, was für ein Glück, ich habe eine Fahrt bekommen. I said, yeah. Ich sagte, ja. So I got in the Uber and I physically felt very, very tired. Ich stieg also in das Auto und fühlte mich körperlich sehr, sehr müde. But because I believe that we are living in the moment of the final great harvest. Doch weil ich glaube, dass wir im Moment der letzten großen Ernte leben, I believe that people are ready to be saved everywhere. Glaube ich, dass die Menschen überall bereit sind, gerettet zu werden. I believe that. Das glaube ich. Listen, hör zu. You will always have what your heart believes. Du wirst immer das bekommen, was dein Herz glaubt. You do not believe that we live in the moment of the final great harvest. People are not going to get saved through you. Think about that thought. Wenn du nicht glaubst, dass wir in der Zeit der letzten großen Ernte leben, werden die Menschen durch dich nicht gerettet werden. Denk darüber nach. Why do I say that? Warum sage ich das? Because it takes faith to preach the gospel and it takes faith to get people saved. Es bedarf Glauben, um das Evangelium zu predigen, und es bedarf Glauben, damit Menschen gerettet werden. So if you have the attitude that many of my European friends have. Wenn du also dieselbe Einstellung hast wie viele meiner europäischen Freunde. Europe is closed for the gospel. Europa ist für das Evangelium verschlossen. Everybody's humanistic. Alle sind humanistisch. Nobody's open towards Jesus Christ. Niemand ist für Jesus Christus offen. With that faith, with that attitude, how you will bring in the harvest, you tell me. Wie willst du mit diesem Glauben, mit dieser Einstellung die Ernte einbringen? Sag es mir. So we have to change what our hearts believe. Also wir müssen unsere Herzenseinstellung, den Glauben unseres Herzens ändern. So I got in the Uber and I said in my heart. Ich stieg in das Auto und sagte in meinem Herzen. Spirit, I will be as sensitive as I can. Heiliger Geist, ich werde so sensibel wie möglich sein. To find the opportunity that you will give me today to share the gospel with this man. Um die Gelegenheit zu ergreifen, die du mir heute gibst, um das Evangelium mit diesem Mann zu teilen. So I began to talk to him, have a conversation. Also fing ich an, mit ihm zu reden. You know, we talked about a lot of different things. Wir unterhielten uns über viele verschiedene Dinge. Find out that he's a Catholic and he's not saved. Ich fand heraus, dass katholisch und nicht errettet war. And we're coming closer and closer to the house, even though it was a 2-hour ride because we had so much traffic. Wir kamen unserem Haus immer näher. Es war sogar eine 2-stündige Fahrt, weil wir so viel Verkehr hatten. So I'm doing a mixture of things. Ich tat verschiedene Dinge. I'm doing a little work because I have so many messages that have to be responded. Ich habe ein bisschen gearbeitet, weil ich so viele Nachrichten hatte, die ich beantworten musste. Then I stopped and talked to him again. Ich hörte zwischendurch auf und unterhielt mich wieder mit ihm. Then I talked to the Holy Spirit and said, "Where's my opportunity?" Dann redete ich mit dem Heiligen Geist und fragte, wo ist meine Gelegenheit? I was already sharing with him that I'm a Christian. Ich hatte ihm bereits erzählt, dass ich Christ bin. But I wasn't clearly preaching the gospel. Aber ich predigte das Evangelium nicht deutlich. And then, you know, suddenly we come about 20 minutes from the house. Dann etwa 20 Minuten von unserem Haus entfernt. And because of the traffic, his Google Maps, his GPS, he took us another way, the back way. Führte uns sein Navi wegen des Verkehrs in eine andere Richtung.